Lockdown-Mildung der südkoreanischen Zeitung Rodong-Sege hatte die südkoreanische Organisation Nationale Maßnahmenversammlung gegen die SAT-Stationierung am 18. Juli vor dem Parlament in Yeouido, Seoul, eine Pressekonferenz und forderte dabei die Zurücknahme des Beschlusses über die SAT-Stationierung. Laut der südkoreanischen Zeitung Newsis benannten die Einwohner des Kreises Songju, Bezirk Notgyongsang, am 16. Juli das Notmaßnahmekomitee der Kreisbevölkerung gegen SAT-Stationierung in Songju ins Komitee für den Kampf gegen die SAT-Einführung in Songju um und äußerten ihren Standpunkt zur Fortsetzung des Kampfes.